Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW zum Internationalen Frauentag am 8.3.2013. Anlässlich des Internationalen Frauentages sagt Birgit Rydlewski, frauenpolitische Sprecherin der Piratenfraktion im Landtag NRW, in den vergangenen 25 Jahren hat sich viel getan. Theoretisch sind Frauen und Männer mittlerweile gleichberechtigt. Das heißt aber leider nicht, dass das in den Köpfen der Menschen noch angekommen ist. Die aktuell im Internet hitzig geführte Sexismusdebatte, Aufschrei, zeigt ganz deutlich, dass Feminismus längst nicht überholt ist. Frauen und Männer erhalten für die gleiche Arbeit noch längst nicht die gleiche Bezahlung. Kein Wunder, wenn es mehr arme Rentnerinnen gibt als arme Rentner. Im Berufsleben sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. Das gilt für kommerzielle Unternehmen genauso wie für Universitäten und selbst für die Politik. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, organisieren die Piraten mit der Piratinnen-Con eine Konferenz von Piratinnen für Piratinnen, 6. und 7. April in Berlin. Schuld an der Schieflage Mann-Frau im Berufsalltag ist vor allem die schlechte Kinderbetreuungssituation, die sich zunehmend verschärft, anstatt zu verbessern. Eine Frau muss sich leider heute noch immer zwischen Beruf und Familie entscheiden. Eine Kombination ist nur selten möglich. Gäbe es deutlich bessere Möglichkeiten, die Kinder tagsüber betreuen zu lassen, würden erheblich mehr Frauen die Rückkehr in den Berufsalltag wagen. Doch stattdessen sollen unter anderem in Dortmund die Kinderbetreuungszeiten um eine Stunde pro Tag gekürzt werden. Positiv hervorzuheben ist die Betreuung von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es unglaublich viele engagierte Menschen, die mit viel Herzblut dabei sind, den betroffenen Frauen zu helfen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen vom Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.